Aus Anlass des 68. Gründungstages der TVRK brachte die kubanische Zeitung Granma vom 9. September einen Sonderbeitrag mit dem Titel »Fortschritt für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates«. In der Zeitung erschien ein Foto, auf dem die Koreaner vor den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae Hochachtung erweisen.